So, wir starten heute eine neue Predigtreihe und zwar geht es um Gleichnisse von Jesus Christus. Und als erstes schauen wir uns das Gleichnis in Matthäus Kapitel 13 an, ab Vers 24. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und jetzt springe ich in den Vers 36, weil da kommt eine Erklärung von Jesus zu diesem Gleichnis. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Ich bete doch nochmals kurz. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns jetzt dieses Gleichnis aufschließt und dass du es benutzt zum Segen für uns, wenn wir jetzt starten in dieses neue Jahr 2019. Wie gesagt, eine neue Predigtreihe, die Gleichnisse von Jesus, wie Jesus von Gott erzählt. Und Jesus hat es ganz oft gemacht in den Evangelien, dass er in Gleichnissen gesprochen hat und auch in Bildern. Warum hat Jesus das gemacht? Unter anderem deshalb, weil Gleichnisse sehr ausdrucksstark sind. Die sind auch lebendig, da können du und ich noch mehr von Gott, auch vom Reich Gottes kennenlernen und auch von seiner Kraft und von seiner Liebe. Und vielleicht denkst du jetzt, was soll denn das hier mit Acker und Unkraut? Aber da ist es gut, dich auf Jesus einzulassen, auf seine Worte, auch auf dieses Gleichnis. Die Gleichnisse von Jesus, die sind oft viel tiefer, als man zunächst denkt. Und da steckt einiges drin, was du und ich dann auch für den Alltag gebrauchen können. Wir schauen uns heute Morgen vier Hauptpunkte an. Erstens einfach mal ganz kurz das Gleichnis selber. Was erzählt eigentlich Jesus hier? Und dann auch die Erklärung von Jesus, die er gibt in Versen 36 bis 43. Und dann haben wir den zweiten Hauptpunkt. Da geht es um Jesus, das Reich Gottes und auch die Kinder Gottes. Und dann drittens der Gegensatz, der Teufel, sein Reich und die Kinder des Bösen. Und der vierte Hauptpunkt wird sein, Jesus sagt, habt Geduld. Habt Geduld, es gibt eine Zeit zwischen dem Säen, dem Aussäen und der Ernte. Habt Geduld. Zunächst mal der erste Punkt, das Gleichnis selber und dann die Erklärung von Jesus. Das Gleichnis selber, Jesus sagt, er erzählt hier und er spricht zu einer großen Menschenmenge und er sagt, es gibt einen Acker Und dann im Vers 37 und 38 seht ihr seine Erklärung dazu. Und er sagt, der Acker steht für die Welt. Also der symbolisiert die Welt. Und dann gibt es einen Gutsherrn oder einen Seemann, einen Mann, der streut guten Samen aus auf den Acker. Und Jesus sagt uns, dass dieser Gutsherr, dieser Seemann, ist der, wie gesagt, Jesus Christus spricht von einem Acker. Dieser Acker steht symbolisch für die Welt. Es gibt einen Gutsherr, einen Seemann, der sät guten Samen auf den Acker. Und dieser Gutsherr, Seemann ist Jesus Christus. Und Jesus sagt uns, dass der gute Samen, der gesät wird auf den Acker, das sind Kinder Gottes. Also Jesus sät guten Samen, das sind die Kinder Gottes. Und dann heißt es im Text, aber in der Nacht kommt der Feind von ihm und er sät Unkraut. Und der Feind, sagt Jesus, ist der Teufel und das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Und dann gibt es eine längere Zeit, bis es vom Säen dann entsprechend am Schluss zur Ernte kommt. Und Jesus erklärt uns im Vers 38, dass die Ernte ist das Ende der Welt, das Ende der Zeit. Und er spricht auch davon, dass die Erntearbeiter die Engel sind. Das ist kurz gesagt das Gleichnis, das er uns gibt. Und der zweite Hauptpunkt ist Jesus, das Reich Gottes und die Kinder Gottes. Und etwas ganz Fundamentales, was Jesus dir und mir auch jetzt gerade am Anfang von 2019 mit dem Gleichnis sagen will, ist, dass es dir und mir bewusst ist, dass es uns klar ist, es gibt in dieser Welt letzten Endes nur zwei Reiche. Und ich weiß, vieles in unserem Leben, in unserem Alltag, im Beruf, wo auch immer, ist teilweise sehr komplex und kompliziert. Aber letzten Endes die ultimative Realität ist, dass es letzten Endes nur zwei Reiche gibt in dieser Welt. Es gibt zum einen das Reich Gottes. Und es gibt zum anderen das Reich des Bösen, das Reich des Teufels. Und sowohl in diesem Text als auch in anderen Stellen der Bibel macht uns Gott sehr deutlich klar, dass diese beiden Reiche in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt, wenn an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt das Reich Gottes entsprechend wächst, dann heißt es zwingend, dass entsprechend dort zu dieser Zeit das Reich des Bösen, das Reich des Teufels zurückgedrängt wird. Und es ist sehr wichtig für dich und mich, dass wir von diesen beiden Reichen Bescheid wissen, dass wir die beiden Reiche erkennen. Und es ist sehr wichtig, immer wieder auch in 2019 zu überlegen, wem diene ich denn jetzt im Moment? Sei es mit meinen Gedanken, sei es mit meinen Worten, mit meinen Taten. Bin ich wirklich im Moment dabei, Jesus Christus, Gott zu dienen, Reich Gottes zu bauen, oder diene ich ihm nicht? Und jetzt ist wichtig zu verstehen, im geistlichen Bereich gibt es nicht neutral. Im Politischen, die Schweiz ist ja neutral. Die versuchen sich rauszuhalten. Das geht im Geistlichen nicht. Im Geistlichen kannst du entweder für Jesus Christus sein und das Reich Gottes bauen. Und wenn du es nicht tust, dann bist du automatisch gegen Gott und gegen Jesus Christus. Warum? Weil Gott ganz klar macht, Jesus Christus sagt ganz klar, ich bin der Schöpfer Gott. Ich habe dich geschaffen. Ich bin derjenige, der dir Atem gibt, der dir Gaben gibt, Lebenszeit und so weiter. Und mir gebührt alle Ehre. Das erste Gebot: Ich bin der Gott, der wirklich geehrt werden will und soll, weil mir alle Ehre gebührt. Entweder du betest wirklich diesen Gott an, du folgst ihm nach. Wenn du das nicht tust, heißt es zwingend, dass irgendetwas anderes dir wichtiger ist als Gott. Das heißt, im geistlichen Bereich, du kannst nicht irgendwie so einen dritten Weg gehen, irgendwie so neutral sein, sondern entweder du bist aktiv dabei, Gott nachzufolgen, ihn zu ehren, Reich Gottes zu bauen, oder du bist es nicht. Und das ist dann entsprechend eben letzten Endes, auch wenn es hart klingt, dann bist du aktiv im Reich des Bösen. Und das sind natürlich harte, klare Worte von Jesus Christus, aber ich denke, das ist gut, auch am Anfang des Jahres sich das so bewusst zu machen. Es gibt diese zwei Reiche und es gibt kein Neutral. Und jetzt ein kleiner Exkurs: hier in diesem Gleichnis wird ja gesprochen von Unkraut. Das ist im Grunde genommen keine so gute Übersetzung. Das ist geschrieben worden im Griechischen. Und das, was dort hier übersetzt wurde mit Unkraut, das ist ein griechisches Wort, das heißt Zizanion. Und was Zizanion ist, ist eine degenerierte Form des Weizens. Der gute Weizen, den Jesus auf den Acker gesät hat, auf die Welt. Das sind die Kinder Gottes. Und jetzt gibt es neben dem Weizen, wie gesagt, hier in dem Text wurde es mit Unkraut übersetzt, es gibt eine degenerierte Form des Weizens. Was heißt das konkret? Das heißt, dass in einer Phase während des Wächst, also hier steht ein Weizenhalm und hier steht ein Zizanion, und während des Wächst kannst du keinen Unterschied erkennen. Also Unkraut kann man ja relativ schnell erkennen. Aber wenn man sich das anschaut während der Wachstumsphase, du kannst den Unterschied nicht erkennen. Es sieht genau identisch aus. Es ist eine degenerierte Form des Weizens. Und dann, wir lesen hier im Vers 26, als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, beziehungsweise wörtlich heißt es, und Frucht brachte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Wie ist es zum Vorschein gekommen? Dadurch, dass auf der einen Seite bei einem richtigen Weizenhalm eine Ähre da war, eine Frucht. Und bei dem anderen degenerierten Weizen ist eben keine Frucht da. Nur daran kannst du es erkennen, und das am Ende dann, als die Frucht gekommen ist beim richtigen Weizen. Während der Phase des Wachsens kannst du es nicht erkennen. Deswegen dieses Wort Unkraut ist im Grunde genommen ein Stück weit hier ein bisschen irreführend. Und natürlich ist es so gewesen, dass dieser schlechte, falsche Weizen, dass der dem guten Weizen geschadet hat, unter anderem, weil er Feuchtigkeit, Nährstoffe und andere Dinge auch Platz weggenommen hat. Und jetzt ist es auch wichtig zu verstehen, um dieses Gleichnis richtig einzuordnen, in welchem geschichtlichen Kontext hat Jesus das eigentlich gesagt mit diesen zwei Reichen, das Reich Gottes und das Reich des Teufels. Jesus hat gesprochen zu Juden in einer Zeit, als Israel unter römischer Herrschaft gestanden ist. Denen ist es als Nation, als Volk wirklich schlecht gegangen. Die waren militärisch besetzt, die waren unterjocht, die mussten Abgaben zahlen, das heißt finanziell, wirtschaftlich war es schlecht gewesen. Und es gab einen ganz großen Wunsch, ganz große Bewegung unter den Juden, die haben gesagt, wir brauchen einen Messias, wir brauchen einen Befreier. Wir brauchen jemanden, der endlich wieder unser altes Reich herstellt, damit wir politisch eigenständig sind, dass wir militärisch stark sind, dass es uns finanziell, wirtschaftlich gut geht. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch gewesen bei den Juden zu dieser Zeit. Und jetzt spricht Jesus zu ihnen über sein Reich und er sagt ihnen im Grunde genommen unter anderem auch mit diesem Gleichnis, ich habe ein Reich, das ist viel umfassender, viel größer als was ihr wollt. Ihr wollt einfach nur politische Befreiung, ihr wollt euch, dass es euch wirtschaftlich gut geht. Jesus sagt, was ich bringe, ist viel umfassender, viel großartiger. Was ich bringe, ist eine geistliche Revolution in den Herzen von Menschen, dass ich mit meinem Heiligen Geist in das Leben von Menschen hineinkomme, in ihr Herz und sie verändere, das Auswirkungen hat, nicht nur dann im politischen, sondern wirklich in allen Lebensbereichen. Und es sind dann letzten Endes Kinder Gottes, die Gott benutzt, um sie wirklich zum Segen zu setzen für viele andere, wo wirklich viele gute Dinge gemacht werden. Vielleicht, dass man im Bereich der Medizin forscht und gute Sachen erfindet oder dass man Kinder gut unterrichtet oder was es auch sein mag. Und letzten Endes sagt Jesus, mein Reich hat schon begonnen mit meinem Kommen, aber dieses Reich ist im Moment im Wachsen. Es ist ein Prozess, es wird eine Zeit gehen, aber es gibt einen Zeitpunkt, an dem mein Reich, das Reich Gottes, vollendet ist. Und wenn das Reich Gottes vollendet ist, dann gibt es dort keinerlei Schmerzen mehr, kein Tod, kein Leid, keine Krankheit. Bei Jesus Christus gibt es vollständige Heilung, nicht nur von Beziehungen, sondern auch medizinisch, beziehungsweise letzten Endes, dass die Kinder Gottes gesegnet sind mit Auferstehungskörpern. Wo wirklich die Schmerzen, das Leid komplett weg ist. Mir hat gestern ein sehr guter Freund etwas geschrieben, und zwar, das ist von einem Lied, das hier in München interessanterweise von ganz, ganz vielen gewünscht wird bei Beerdigungen. Tears in Heaven von Eric Clapton. Tears in Heaven, also ich habe schon etliche Beerdigungen hier gemacht und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Nummer eins von allen Liedern, die gewünscht wird. Und das ist geschrieben worden in einer sehr herausfordernden, bewegenden Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst von Eric Clapton, aber sein Sohn, der ist damals als ein Kind aus dem 10. Stock in der Wohnung in New York in den Tod gestürzt. Und das war dann die Situation, als Eric Clapton dieses Lied Tears in Heaven geschrieben hat. Und ich verstehe total, was er zum Ausdruck bringen will. Das ist eine Last, eine Trauer, die kann man gar nicht beschreiben, wenn man ein Kind verliert. Aber das Großartige, was Jesus sagt mit seinem Reich, ist, in meinem Reich, Tears in Heaven heißt auf Deutsch Tränen im Himmel, im Himmel gibt es keinerlei Tränen mehr. Warum? Weil es dort kein Leid mehr gibt, keine Schmerzen, keinen Tod. Dieser ganze Mist wird komplett weg sein. Das wird komplett weg sein. Der Himmel ist ein Ort von purer Freude und Feiern und Liebe und wo es so richtig gut ist mit dem Leben. Und jetzt haben wir hier in dieser Welt als Gegensatz, und das ist der dritte Hauptpunkt, der Teufel, sein Reich und, so heißt es im Text wörtlich, ich habe das jetzt nicht von mir her erfunden, da steht drin, Kinder des Bösen. Und da ist es wichtig zu verstehen, der Teufel ist ursprünglich ein Engel gewesen, der stolz geworden ist und der selbst letzten Endes Gott sein wollte. Und der Teufel ist derjenige, der ganz aktiv arbeitet gegen Gott, gegen das Reich Gottes. Und er macht es auch hier im Raum München sehr geschickt. Der Teufel kleidet sich oft als ein Engel des Lichts. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber München gilt als die Esoterik-Hauptstadt in Deutschland. Es gibt auch immer mal wieder hier, glaube ich, einmal im Jahr so eine Esoterik-Messe. Esoterik ist wirklich groß, weit verbreitet. München ist eigentlich eine sehr geistliche Stadt. Und der Teufel kleidet sich als ein Engel des Lichts. Aber letzten Endes, wenn du dich darauf einlässt, wenn du mit dem hantierst und dem folgst, du wirst erleben, zum einen, es wird dich nicht befreien, es wird dich nicht frei machen. Und es wird dich nicht erfüllen und es wird letzten Endes zu Zerstörung und zum Tod führen. Das ist das, was der Gegenspieler von Gott tut. Gott ist der Schöpfer von Leben, Erfinder von Leben, das aufblüht, voller Liebe und Freude und Freiheit. Und der Teufel auch durch New Age und esoterisch und andere Dinge, er führt letzten Endes dazu, dass Menschen versklavt werden und dass das Leben nicht aufblüht, sondern dass es zur Zerstörung kommt und wirklich schwierig ist. Und der Teufel, der ist nicht nur selber aktiv, der hat auch andere, die mit ihm aktiv sind. Das sind andere gefallene Engel, die sogenannten Dämonen. Ein Drittel der Engel sind leider gefallen, sind Dämonen, die sind aktiv und er wirkt auch durch Menschen und ich weiß, den meisten fällt es schwer, überhaupt auszusprechen. Aber das ist der Grund beispielsweise, warum wir Terroranschläge haben. Das ist doch krank, wenn jemand mit einem LKW oder mit einem Auto in eine Menschenmenge rast oder mit einem Flugzeug in den World Trade Tower oder wo auch immer. Der Grund, warum das passiert ist, es gibt Kinder des Bösen, die letzten Endes in extremer Form dem Teufel dienen und zu Tod und zu Zerstörung führen. Und Jesus sagt jetzt in diesem Gleichnis, das ist der vierte Hauptpunkt, habt Geduld, es gibt eine Zeit zwischen dem Säen, zwischen dem Aussehen und der Ernte. Und ich lese nochmals die Verse 27 bis 30. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Das heißt, die Arbeiter vom Gutsherrn, die sagen etwas, was eigentlich überhaupt nicht überraschend ist. So machen wir es ja auch im Garten. Wenn du im Garten Unkraut hast, dann ist das Natürliche, dass du sagst, das Unkraut muss möglichst schnell raus, damit das Gute entsprechend Platz hat zum Wachsen und aufblühen kann und so weiter. Und sie sagen zum Gutsherrn: Sollen wir das Unkraut rausreißen? Und dann sagt Jesus, vielleicht ein Stück weit überraschend für sie, er sagt: Nein, habt Geduld, reißt es nicht raus, reißt das Unkraut nicht raus. Und erklärt auch, er sagt: Wenn ihr jetzt das Unkraut rausreißt, dann reißt ihr nicht nur das Unkraut raus, sondern auch den Weizen, weil die stehen ganz eng zusammen, die Wurzeln sind unten miteinander verschlungen und so weiter. Deswegen sagt Jesus: Reißt das Unkraut jetzt nicht raus, habt Geduld entsprechend, bis es zur Zeit der Ernte kommt. Und ein Grund, warum Jesus das sagt, habt Geduld, reißt das Unkraut nicht raus, ist, weil Jesus möchte, wenn du ein Kind Gottes bist oder wenn du noch zu einem Nachfolger, einer Nachfolgerin von Jesus wirst, noch zum Glauben an ihn kommst, Jesus möchte für seine Kinder, für die Kinder Gottes, möchte er, dass du wirklich in deinem Leben die volle Frucht bringen kannst. Dass das nicht irgendwie vorher abgekürzt wird, sondern dass du die volle Frucht zu seiner Ehre bringen kannst, so wie du Jesus nachfolgst. Und ich denke, das heißt jetzt auch am Anfang von 2019, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist oder wenn du dich darauf einlässt und sagst: Herr Jesus, ich möchte wirklich nicht dem Bösen letzten Endes nachfolgen, ich will wirklich dem Guten dir nachfolgen, ich möchte für das Reich Gottes aktiv sein, wirklich zu sagen: Lass uns dieses Jahr 2019 benutzen. Ich möchte dir sagen: Gib dich Jesus Christus hin. Das ist einer der Punkte hier vom Gleichnis, wo Jesus sagt: Gib dich Jesus so richtig hin in 2019 und sag: Herr Jesus, mein Leben gehört dir, meine Zeit, meine Gaben, alles, was ich bin, letzten Endes ist ein Geschenk von dir. Ich möchte wirklich dir dienen. Ich möchte dich verherrlichen. Ich will dein Reich in dieser Welt bauen. Und das heißt auch: Herr Jesus, hilf du mir, nicht mit Sünde zu spielen, hilf mir auch, mutige Schritte im Glauben zu gehen. Und ich denke, wir als Gemeinde hatten letztes Jahr ein Jahr, wo Gott viele gute Dinge getan hat, aber wir hatten auch ein Jahr, wo es einige Angriffe gegeben hat, einige Prüfungen. Ich glaube, dass 2019 ein Jahr ist, wo es für uns wichtig ist, als Gemeinde auch im Glauben ohne Furcht wirklich nach vorne zu gehen. Und ich glaube, wenn wir das tun, werden wir auch manche Durchbrüche erleben, wo wir nur staunen werden. Ich werde die nächsten zwei Sonntage ein paar Dinge bekannt geben, Dinge, die wir machen, wo es wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde dafür beten. Aber ich freue mich darüber. Ich glaube, das sind wirklich gute Dinge, die, glaube ich, zum einen uns als Gemeinde stärken, aber auch dazu führen, dass noch viel mehr Menschen erreicht werden hier durch die Gospel Church. Und da möchte ich euch bitten zu beten. Und der andere Grund ist, dass Jesus nicht nur will, dass durch Kinder Gottes wirklich die Fülle der Frucht, wirklich so richtig volle Frucht, dann am Ende der Zeit auch eingefahren werden kann, sondern Jesus ist es natürlich in seiner Liebe ein Anliegen, dass Menschen noch zum Glauben an ihn kommen, dass Menschen noch den Menschensohn Jesus Christus erkennen und ihm persönlich nachfolgen. Ich lese nochmals den Vers 30 und dann auch die Verse am Ende von der Erklärung von Jesus, die das auch ausdrücken, wie wichtig das ist. Da heißt es hier von Jesus: Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Und ich weiß übrigens, wir sind oft so ungeduldig. Es ist so wichtig, im Reich Gottes geduldig zu sein. Auch für dich persönlich. Vielleicht sagst du: Herr Jesus, wo ist denn meine Frucht in meinem Leben, in der Nachfolge von dir? Hab Geduld. Wenn du wirklich Jesus dich hingibst und ihm nachfolgst, Jesus wird ganz, ganz wunderbare Frucht in deinem Leben schenken. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und dann heißt es hier im Vers 41, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt politisch nicht angebracht ist, das zu sagen, aber das sind die Worte von Jesus Christus. Es geht um ernste Dinge. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst: Steffen, ich will nicht letzten Endes dastehen am Ende der Welt, am Ende der Zeit vor Jesus Christus und dann plötzlich erkennen, dass ich nur nach außen hin so den Anschein hatte, als ob ich ihm nachgefolgt bin, aber in Wirklichkeit bin ich doch nicht wirklich ein Christ gewesen, nicht wirklich wiedergeboren. Wenn du sagst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ein Kind Gottes bin, dann möchte ich dir Mut machen, jetzt mit mir ein Gebet im Herzen mitzusprechen. Und natürlich das Entscheidende ist, es wirklich ehrlich zu meinen. Das ist aber letzten Endes das Einzige, wie du wirklich sicher sein kannst: Jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Und du kannst dann auch in dieses Jahr 2019 ohne jegliche Angst hineingehen. Und so möchte ich uns bitten, dass wir einfach jetzt einen Moment haben des Gebets. Und du kannst, wenn du das möchtest, einfach in deinem Herzen innerlich so mitbeten. Herr Jesus, ich will nicht am Ende der Zeit ohne Frucht vor dir stehen und von dir für immer getrennt sein. Ich will, dass du mein Retter bist, dass dein Tod am Kreuz und dein Blut mir vollständige Vergebung schenken. Nur durch dich, Herr Jesus, kann ich vollkommen akzeptiert und vollkommen geliebt sein für alle Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus, du bist mein König. Ich will nicht länger mein eigener König sein. Jesus, ich möchte mich dir ganz hingeben. Ich möchte dein Wort, die Bibel, immer besser kennenlernen und nach deinem Wort leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese nochmals den Vers 43, weil das ein sehr schöner Vers ist. Da heißt es: Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Die Gerechten sind diejenigen, die nicht gerecht sind durch sich selber, sondern sie sind gerecht gemacht worden durch Jesus Christus, durch sein Blut. Und wenn du dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk von Jesus angenommen hast, dann darfst du wissen, es wird in der Ewigkeit, wird es wirklich gut mit dir sein. Und nicht nur gut, sondern hier heißt es: Du wirst im Reich Gottes des Vaters leuchten wie die Sonne.